Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Ausgabe. Bis 3 Uhr gibt's knapp 2 Stunden Musik in XL. Lauter Stücke mit sogenannter Überlänge à la Hey Jude. Am Mikrofon ist Michael Frank. There. Hello, everybody. There. I'll be serving you today. We have the soup of the day. We have a few other dishes. Pretty good. Okay. What you want it? Medium rare? Yeah. I think that's what I prefer. Word of the day. Every word a cell, every sentence a tissue, every chromograph an organ. The systems are chapters that compose the body. The body! The body of writing like a body of water vast and deep. You'll uncoil your anchor for your oil tankers no longer seaworthy. I'd rather water walk. Who was the first to get a sea walk on the moon? With his sound system as his place of worship. I make more noise when I sneeze, cough, and croon. But I don't expect him to attend my peace talks in June. Where I'll read off the tomb. The headstones at the sketch epitaph. Heard in the headphones that become a headrest for the steadfast. Who could never mesh or wear a flesh mask. Let alone be good, better, best. To meet death last. The word of the day is I give black flowers on my indie releases. And the people sit before a half-hour miniseries with a good book, Jesus on a TV Guide. In light of this, there's a certain eagerness to take Nietzsche's side. There's an ongoing Easter egg hunt for the screenplay of the month. Stuffing the flesh sculpted rubber ducky, screaming lover fuck me till the gutter monkey get dead beneath our mother country. The word of the day is normal. You look rather peppy chum. Have you not been implanted with the personality pentiums? The servos can be scrambled by the MP drums and the afterlife for requiems. The drum pads are punching bags full of hourglass sand, which when struck, it extrapolates the past and future. Used to pay patty cake with your math tutor, but now you jab the ruler in the power cord of the master computer, saying that the voices told you it was our last stand to make the absolute power crash land. Oh no, Johnny's cracking up. Oh no, Johnny needs a head shrink. Oh no, it's cause Johnny's a pervert who has wet dreams. But fear not, we can get help jet stream to him through the internet on the screen. We'll make an upstanding citizen of him yet. The word of the day is this record will not be played in this world, or when the world is dead, it's played in the astral plane, where at least flagpoles inflamed, it lays on a pearl bed, where it's worshipped by MC nude peasants, acting prepubescent under a bleeding moon crescent. I'm often asked, what instrument do I play? I played the gaps between thought to be vacuous space. But it's a fully orchestrated concert hall, and I'm never going back to touch base. To the 4 quarters, 4 walls, 4x4, 3 for all, feeding frenzy. The word of the day is mind. You can't map the psyche on the mathematician's scratch paper. In me there's a Tarzan, an annoying cloth, and a taxpayer. Tearing each other apart, who always throws who depends on the coin toss. Say your last prayer while you're alive and kicking. The next minute you're fried chicken. Gross, overexposed. Mutated cell division due to a television sec given by the hell-risen sex ruling class. And you've heard of those who've held dinner with execs, but you never get to smell the vinaigrettes because you haven't accepted schmoozing as a craft. And opportunities are moving fast. You go, you don't mind, do you? No, to mind would be to take responsibility. And I'm sure I can borrow some of your integral traits and throw them to the federal state. But is this his or hers? Is this mine or yours? Or it must not be hers, because hers you can buy in stores. And he keeps his behind doors, but this is some kind of Neolithic minosaur gazed upon by the minefield field hands who before it are more inclined to kneel than stand. The word of the day is right before you. Silence is my dial tone. I collect call who you call God when I freestyle. I can read out others' miles from home. Just play phone tag, trying to hear a song from me and wrongfully immortalized stone slabs. I wrote this in a little room lined with white foam pads, memorizing each line to a particular corner in the room. Oh, join in and eat away your depression with a fork and a spoon. I did it, barfed it up, packaged it, gave it a marketing scheme, an album title, its own record company, and an insurance plan separate from me. The world? I mean, the word of the day is slothful. My parents consider me a disappointment, a complete failure, cause I fled from med school to be a drum beat tailor. My sixth sense tells me that the average clean-cut Ivy League Pies family man feeds on the young behind the picket fence. Me, I bellow songs, or I'm tired of my like post-purple. In office spaces that have been turned into bonfires and drum circles. Doing interpretive dances on a mouse pad. And get reprimanded by the supervisor in his mode of pimp strolls. Infuriated at this cursor blip. Extracting truth from the swollen lymph nodes of the loathing minstrels. Wearing Jesus Christ sneakers, Air JCs. With holes in the insole. There's a nigga doing capoeira Angola with a coon grin besides a can of soda, meeting all demands and quotas from the studio audience. As of right now, I know that I'm one of God's fresh bookers on a job hunt to win the hand of a soft breast hooker and seek happiness in processed sugars. The word of the day is I suppress anger, then appear on stage and dress for strangers. Flashing my naked drum from my trench coat. Burning shit out of my native tongue, drenched and soaked in cow blood. Hitler snigger and joke with your pals and buds. Well, make yourself known. All you'll see is dense smoke, then hear a loud thud. Your style sucks. Yeah, sure, this style's crud. But at least I know how to love. At least I know that in aiding my melancholy, rhyming's just a mild drug. A pain reliever, a brain teaser, a vague hint to a grander scheme. Whole time you were listening to an answering machine. At a sound of the beep, you won't know whether to laugh or scream. But you'll know that you're afraid of the deep end of the pool. And nigga, I skinny dipped and put it on mini disc. And there's no cancer in the stream. No, yes, the stream. But the word of the day is happy. I'm so happy right now. I'm so happy to be recording a song. And you're very happy. And this is the end of the song. Yes, we are approaching the near end. And don't even fear of your rear end. For I will not be saved in the afterlife. Be very happy. The word of the day is happy. The word of the day is rejoice. Rejoice. The word of the day is 99 cents off any afterlife purchase made after this point. Rejoice. The word of the day is, the word of the day is melancholy. The word of the day is Al Gore. The word of the day is style galore. The word of the day is you. And that's it for the music. I love it. I love it. I love it. Das Genre Hip-Hop hat sich seit seinen Anfängen vor über 30 Jahren in etliche verschiedene Subgenres ausdifferenziert. Wie in anderen Bereichen gibt es neben Stumpfsinn und Unflat Leute mit Lust am Experiment und Sinn für subtilere Scherze. Die absurden Erzählstrukturen des DJs Kid Koala gehören da zum Beispiel zu meinen Favoriten oder die Rap-Kreation von Bus Driver aus Los Angeles. Wo Bus Driver draufsteht, steckt verlässlich interessanter Hörstoff drin. Hip-Hop-Erzählstrukturen, die länger als 6 Minuten sind, habe ich bisher eher selten gefunden. Ein gemeinsames Album von Bus Driver mit dem Rapper Radio Inactive und dem Musikerfinder und Arrangeur Daedalus bietet davon gleich 2. Die Ouvertüre dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk ist einer der beiden langen Tracks. 1000 Words heißt das. Und da werden jeden Tag im Stil gewisser Radio- oder TV-Moderatoren, jeden Tag wird da ein neues Wort des Tages ausgerufen. Wörter zwischen Banalität oder scheinbarem oder tatsächlichen Tiefsinn. 1000 Words heißt der Track. Erschienen ist er 2003 auf dem Album The Weather, einer Co-Produktion von Bus Driver, Radio Inactive und Daedalus. Gegen Ende der zweiten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk, so ab 2.50 Uhr, gibt's die zweite lange Nummer von diesem bemerkenswerten Album. Thank you. place your bets. Shine on all the fishermen with nothing in their nets. Shine on rising oceans and evaporating seas. Shine on our Frankenstein technologies. Shine on science with its tunnel vision, shine on fertile farmlands buried under subdivisions. Oh, let your little light shine. Oh, let your little light shine. Shine on the dazzling darkness that restores us in deep sleep. Shine on what we throw away and what we keep. Shine on Reverend Pearson, who threw away the vain old God, and kept Dickens and Rembrandt and Beethoven and fresh plowed sod. Shine on good earth, good air, good water, and a safe place for kids to play. Shine on bombs exploding half a mile away. Shine on worldwide traffic jams, honking day and night. Shine on another asshole passing on the right. Shine on all the red light runners busy talking their cell phones. Shine on the Catholic Church and the prisons that it owns. Shine on all the churches. They all love less and less. Shine on a hopeful girl in a dreamy dress. Oh, let your little light shine. Patriotic pain. perfection. In some God's name, shine on the pioneers, those seekers of mental health, craving simplicity. It traveled inward past themselves. Let their little lights shine. May all our little lights shine. Das war das Titelstück von Joni Mitchells letztjährigem Album Shine. In den ersten Zeilen des Songs heißt es sinngemäß: Lass ein bisschen Licht leuchten auf Wall Street und Las Vegas und mach deine Wetten. Leuchte auf die Fischer, die nichts in ihren Netzen haben, auf Meere, die anschwellen und auf solche, die verdampfen. Auf unsere Frankenstein-Technologien, auf die Wissenschaft mit ihrem Tunnelblick. Spende Licht dem fruchtbaren Land, das unter den Teilungen der Monokulturen begraben liegt. Leuchte der strahlenden Dunkelheit, die uns in tiefem Schlaf Erholung schenkt, leuchte auf das, was wir wegwerfen und auf das, was wir behalten. Soweit Joni Mitchell in ihrem Song Shine. In der Februarausgabe des britischen Musikmagazins Mojo hat Joni Mitchell erklärt, welche Qualitäten sie an einem Song am höchsten schätzt. Ich möchte, dass er jedem etwas bietet. Ein Song sollte Sensibilität und Emotionalität haben und Intellekt, Offenbarung, etwas zum Nachdenken und Klarheit. Verstand und Klarheit gehören zusammen. Klarheit gibt dem Intellekt Kürze. Ich bin eher langatmig. Das kommt von der Empfindsamkeit. Meine Sensibilität liefert mir viele Details für einen Song und ich muss eine Menge nachdenken, auf etwas reduzieren, von dem ich glaube, dass es relevant und kunstvoll ist. Schließlich handelt es sich um Kunst, also muss der Song Wahrheit und Schönheit enthalten. Soweit Joni Mitchell zur Kunst des Songschreibens. Hier sind zwei weitere Arten, Songstrukturen mit Überlänge zu konstruieren. Im ersten Song geht es um etwas, das die englischsprachige Welt Chores nennt. Je nachdem sind damit kleinere Routinearbeiten im häuslichen Alltag gemeint oder harte, unangenehme Arbeiten. My pores, it's the trees of this day that I Yeah. Musik mit Überlänge geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei unterschiedliche Arten, Songs mit Überlänge zu konstruieren. Los ging's mit einem der beiden längeren Stücke vom letzten, inzwischen schon achten Album des Quartetts Animal Collective aus den USA. Die Platte heißt Strawberry Jam und zu hören war der Track Chorus. Die Mitglieder des Kollektivs haben im Interviews anlässlich der Veröffentlichung von Strawberry Jam einiges Erhellendes über ihre Arbeitsweise gesagt. Die erste Kompositionsphase ist zum Beispiel noch ganz traditionell. David Portner oder Noah Lennox schreiben den Song am Klavier oder an der Gitarre. Dann wird der Song erstmal ausgiebig während der Tourneen live gespielt, etwa ein Jahr lang. Wenn sich jemand in der Zeit mit seinen Parts zu langweilen beginnt, beginnt er damit zu experimentieren, sodass sich schon Veränderungen und Erweiterungen ergeben und schließlich erhält der Song seine vorerst endgültige Form während der Studioaufnahmen. Animal Collective sind ursprünglich aus Baltimore, wo sie sich noch zu Schulzeiten anfreundeten. Der erste Longplayer von Animal Collective erschien 1999. Inzwischen leben sie in New York, wenn sie nicht gerade auf Tour sind. Nach Animal Collective, anno 2007, gab es einen Song von dem australischen Singer-Songwriter Ned Collette. Der Song mit der langen Ambient-Einleitung findet sich auf einer EP mit 4 Tracks, die 2004 aufgenommen wurde und zuerst nur als private CD-ROM veröffentlicht wurde. Zu hören war das Titelstück dieser EP Test Patterns. Ned Collette hat einen akademischen Ehrentitel in neuer Musik, hat Musik für Streichquartett komponiert, elektronische Musik gemacht und in diversen Bands mitgemischt. Dank Einflüssen von Leonard Cohen, Robert Wyatt und Cat Power konzentrierte er sich irgendwann auf das Schreiben von Songs. Ned Collette habe ich im Frühjahr letzten Jahres das erste Mal gehört. Er trat im Vorprogramm von Joanna Newsom auf. Er sang und spielte allein, schuf sich aber durch gekonnten Einsatz von Loop-Pedalen Instant Backings, über die er zuweilen ausgiebig solierte. Außer bei dem Song von gerade, Test Patterns, ist auf seinen Platten davon bisher leider nicht viel zu hören. Ich hoffe sehr, dass er diese Seite seiner Kunst öfter auf Tonträgern dokumentieren wird. Um Stücke, die länger als die tagesradiofreundlichen 3 bis 4 Minuten sind, geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Behold, I am Funkadelic. I am not of your world. But fear me not, I will do you no harm. Loan me your funky mind, and I shall play with it. For nothing is good unless you play with it. And all that is good is nasty. Fly on, baby. Continue. Soul is a joint rolling toilet paper. Oh yeah. La la. Ankles and ashy kneecaps. What is soul? Man, I don't know. Soul is chitlin' foo young. Oh, tell him more, brother. What is soul? Man, I told you, I don't know. Soul is a ham hock in your cornflakes. Oh, get on down. Yeah. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Boom. Soul is you. Soul is you, baby. That's it. Give me that. Soul is you, big man. Im Jahr 1970 erschien das erste Album der Band Funkadelic um George Clinton. Die erste LP heißt einfach so wie die Band. Gleich drei der psychedelischen Funk-Nummern der LP sind länger als 8 Minuten. Zu hören war gerade der letzte Track von Seite 2, What is Soul? Ein Jahr später erschien das Debütalbum eines zum Duo geschrumpften Trios. Hervorgegangen war die Trio-Formation Cluster aus dem Zodiac Free Arts Lab, einem Ensemble unter Leitung von Kanich Schnitzler in Berlin, dem spätere Mitglieder von Space-Rockern wie Ashra Temple, Tangerine Dream und Guru Guru angehörten. Als Conny Schnitzler nach 3 LPs mit dem Trio Cluster ausstieg, um in Eigenregie zu arbeiten, machte das verbleibende Duo ebenfalls weiter, änderte den Anfangsbuchstaben der Band, Cluster, wurde fortan mit C statt mit K geschrieben. Dieter Möbius und Hans-Joachim Rodelius veröffentlichten dann 1971 und 1972 2 kompromisslos experimentelle LPs mit lauter hochspannenden Nummern in Überlänge. Dritter Mann im Bunde war nun Toningenieur Conny Planck, dessen Beiträge so gewichtig waren, dass er als Co-Komponist im Kleingedruckten erwähnt wurde. Später klangen die Platten von Cluster weniger radikal. Das erste Album hieß einfach Cluster. Unlängst ist es in einer gut klingenden Vinylausgabe von dem Label Four Men with Beards wieder veröffentlicht worden. Der erste Track von diesem Debüt ist gleich 15 Minuten und 43 Sekunden lang. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten schaffen wir davon vielleicht noch 9 Minuten. Hier sind also Cluster Anno 1971. Yeah.